Erstes Damaskus wird zerstört und zu Ruinen werden. Zweiter die Städte Arams werden leer sein und Viehherden werden dort weiden, ohne dass jemand sie stört. Dritter die Festung in Ephraim und das Königreich in Damaskus werden enden. Den Überlebenden aus Aram wird es so ergehen wie dem Volk Israel, denn das hat der Herr, der Gott der Herrscharen, gesagt. Vierter an diesem Tag wird Jakobs Macht schwach werden und er wird mager sein. Fünfter es wird sein wie bei der Ernte, wenn ein Schnitter die Halme sammelt und die Ähren schneidet. Es wird auch sein wie beim Nachlesen der Ähren im Tal Repheim. Sechster nur ein kleiner Rest wird übrig bleiben, so wie nach der Olivenernte nur zwei oder drei Oliven am höchsten Ast und vier oder fünf an den anderen Zweigen hängen bleiben, denn das hat der Herr, der Gott Israels, gesagt. Siebter an diesem Tag werden die Menschen zu ihrem Schöpfer aufblicken und ihre Augen werden den Heiligen Israels suchen. Achter sie werden nicht mehr zu den Altären schauen, die sie selbst gemacht haben, und auch nicht zu den Ascheren oder den Sonnensäulen, die ihre Hände geformt haben. Neunter an diesem Tag wird es den starken Städten Israels so ergehen wie den verlassenen Orten der Heviter und Amoriter, die sie auf der Flucht vor den Israeliten zurückließen, sie werden zu einer Wüste. Zehnter weil du den Gott vergessen hast, der dich rettet, und nicht an den Felsen gedacht hast, der dich schützt, deshalb pflanzt du schöne Gärten und setzt fremde Pflanzen hinein. Elfter am Tag, an dem du pflanzt, umzäunst du deinen Garten und lässt deine Pflanzen früh blühen. Aber die Ernte wird am Tag der tödlichen Wunde und des unheilbaren Leidens verloren sein. Zwölfter hört. Viele Völker tosen wie das Meer und die Nationen rauschen wie mächtige Wasser. Dreizehnter die Nationen rauschen wie große Wasser, aber wenn Gott sie bedroht, fliehen sie weit weg. Sie werden wie Spreu auf den Bergen vom Sturm weggejagt und wie wirbelnder Staub vom Wind vertrieben. Vierzehnter am Abend herrscht Angst, aber vor dem Morgen sind sie verschwunden. Das ist das Schicksal unserer Räuber und das Los derer, die uns ausplündern.